Wir haben heute den 9. Juni 2024 und ich heiße euch alle willkommen, die ihr euch eingeschaltet habt. Ich möchte heute nicht sehr lange machen, sondern einfach nur mal kurz zusammenfassen, was haben wir denn jetzt eigentlich da die letzten Jahre erlebt? Viele haben gesagt, ja, dieses Coronavirus war so eine Art Intelligenzquotienttest, ein IQ-Test oder ein Intelligenztest. Und ich würde sagen, schauen wir mal, ob das wirklich ganz richtig ist. Ich würde sagen, die Intelligenz hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Aber welche? Also gehen wir einfach mal in die Arbeitshypothese rein und nennen das Ganze nicht mehr Intelligenzquotient, sondern Charakterquotient. Und dann schaut man sich mal an, was ist denn eigentlich unser Charakter? Ja nun, das ist die Instanz, die moralische Entscheidungen vertritt. Ganz wichtig, also die liegt im Herzen. Das Herz wird auf der einen Seite gespeist durch Input aus dem zerebralen Gehirn des Großhirn, der frontale Lappen, der Lobus frontalis, wie das auch bei den Weißkittelherren da genannt wird. Naja, und dann gibt es noch dieses Bauchsystem, dieses intuitive, emotionale, empathische Gehirn im Körper. Ist das der Vegasnerv? Ich weiß es nicht, bin da zu wenig Mediziner. Aber auf jeden Fall, das liefert ganz erstaunliche Ergebnisse. Und sehr schnell, viel rascher als dieses zerebrale Gehirn da oben am Hals. Manche haben das ja sowieso nur, damit es nicht in den Hals regnet, aber bei manchen funktioniert es da noch ganz gut. Und die bilden sich dann unheimlich viel drauf ein. Aber wenn man sagt IQ, dann betont das immer so ein bisschen das oben im Oberstübchen. Und wenn ich jetzt mal meine Person betrachte, dann funktioniert bei mir das da oben auch eigentlich ganz ordentlich, finde ich. Also ich war mein Leben lang nie unzufrieden damit. Aber dieses intuitive, empathische, das sogenannte Bauchgefühl oder Bauchgehirn, das funktioniert noch viel schneller. Und wenn man das trainiert hat, dann kommt man zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Und ich finde, wenn man sagt, ein Charakterquotient, trifft die Sache einfach viel besser. Weil ich kenne sehr, sehr viele Menschen, sehr viele. Unter denen, die von vornherein gesagt haben, was, eine Spritze, wo was drin ist, was man nicht kennt. Ja, wie dumm ist denn das? Das mache ich nicht, nö. Und wenn ich meinen Job verliere, naja gut, irgendwann kriege ich einen neuen. Aber ein Leben habe ich nur eins. Und die haben nicht lang gefackelt, die haben einfach diese Entscheidung getroffen. Und die haben das dann auch vertreten. Die haben das ihrer Familie gesagt, die haben das ihren Kollegen gesagt, die haben das ihren Freunden gesagt. Sind ziemlich ausgebuht worden dann. Ja, es hat ja schnell diese Ausgrenzung gegeben. Und wenn ich jetzt mal schaue, wer hat denn da ausgegrenzt und wer hat da nicht ausgegrenzt, dann sieht man da auch wieder den Charakterquotient. Ja? Diejenigen haben ausgegrenzt, die sich jetzt überlegen fühlen konnten. Ja. Das war schon, ich habe immer gesagt, die haben es nötig. Gut, ich spreche das jetzt ins Unreine rein. Es sind bei denjenigen, die ausgegrenzt haben, die sich überlegen geglaubt haben, sehr viele Akademiker, überdurchschnittlich viele. Und man hat eigentlich schon da sehen können, dass es mit dem IQ nicht ganz stimmt. Weil eigentlich diese Bevölkerungsgruppe, die auf der Hochschule studiert hat, und auch in der Oberschule bis zum Abitur gehen musste, weil sie ja damit die Eintrittserlaubnis für die Hochschule haben, dass da auf Intelligenz eigentlich weniger ankommt, sondern dass da mehr auch eine gewisse Form von Überheblichkeit mitspielt. Ihr lieben Menschen, es gibt zwei Sorten von Dummheit. Ja, die eine ist angeboren, da kann der Betreffende nichts dazu. Das heißt, er hat keine Schuld. Ist kein schuldhaftes Verhalten. Die kann auch durch eine Krankheit entstehen. Also zum Beispiel jemand, der, wie man so schön sagt, auf den Kopf fällt und sich da schwer verletzt und unter Umständen hinterher Teile der Funktionalität seines Gehirns eingebüßt hat, der kann nicht mehr das, was er vielleicht vorher gekonnt hätte. Genauso ist das mit anderen Krankheiten oder Unfällen und so weiter. Also das sind Formen von zerebralem Unvermögen oder von überhaupt behindert sein, die nicht schuldhaft beladen ist. Aber es gibt eine Form, die ist es, und das ist die Borniertheit. Der bornierte nagelt sich ja selbst ein Brett vor den Kopf, sagt, ich bin der Wissende, das steht nämlich auf dem Brett, und dann sieht er nichts mehr und hört nichts mehr richtig und kriegt nichts mehr richtig mit und bleibt in einer Scheinwelt, in einer akademischen Elfenbeinturm-Atmosphäre und ist abgeschottet von aller Realität. Und dann hört er nichts mehr und sieht nichts mehr und nimmt nicht mehr richtig wahr. Und ich kenne einen, der ist stellvertretender Direktor in einem Gymnasium und bildet sich unheimlich was darauf ein. Naja, und er meint, an 9/11 sind zwei Türme durch zwei Flugzeuge umgefallen. Dabei weiß jede Putzfrau in der Türkei inzwischen, dass es drei Türme und null Flieger waren. Und das ist der Unterschied. Nun muss man eben zugutehalten, das ist nicht ganz so schlimm. Hier in Deutschland wird man ja blöd gehalten und in der Türkei kriegt die Putzfrau im Fernsehen gesagt, es waren drei Türme und keine Flugzeuge. Während hier natürlich wird das gar nicht gesagt und deswegen sind die Leute immer noch auf dem Wissensstand von 2001 im Spätjahr eingerastet und haben noch nichts Neues gehört und deswegen denken die immer noch, es sind zwei Türme und zwei Flugzeuge. Aber das liegt an der Zensur. Aber diese Zensur ist nicht nur von außen, die ist auch von innen. Denn warum haben andere, die keine stellvertretenden Schulleiterfunktionen haben und die nicht studiert haben, warum haben die begriffen? Bei uns war mal das Garagentor kaputt, da kam ein Handwerker und es war damals so diese Zeit mit den Masken und ich habe gesagt, ja, der kam schon ohne Maske daher. Ich habe gesagt, ja, bei mir brauchen sie auch keine aufziehen, ich habe keine Angst vor dem Virus. Sagt er, ja klar, der Superspreader ist die Merkel und das Übertragungsmedium Fernsehen. Macht man das Fernsehen aus, hat man kein Problem. Ja, das war kein Studierter, aber der wusste. So, aber was hatte der für einen Vorteil gegenüber dem Akademiker und stellvertretenden Schuldirektor? Naja, der war ein Handwerker. Und wenn man sich jetzt mal die Ausbildungssysteme von den Handwerkern anschaut und das Ausbildungssystem von den Akademikern und insbesondere der Mediziner, und dann stellt man einen ganz entsetzlichen Unterschied fest. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Lehre. Und der Unterschied geht genau entsprechend der Stelle zwischen einem Lehrberuf bei uns, der sehr stark aus Learning by Doing besteht. Also wenn ich Friseur lerne, dann gehe ich in den Friseursalon, bin Lehrling, und dann sagt da mein Meister, gehst mal Kaffee holen, dann fragt er erstmal ab, ob ich gehorchen kann, ob ich praktisch bin und umsetze, was er mir sagt, ob ich Befehle entgegennehmen kann und durchführen kann. Und dann zeigt er mir auch, wie das mit dem Haareschneiden geht. Ja, dann macht er erstmal einen Herrenschnitt, die sind ein bisschen einfacher als Damenschnitte und so, und dann sagt er, guck, Bub, so geht das. So, dann macht der Bub das nach. So lernt er. Der lernt also nicht riesige Gebäudekomplexe irgendeiner hochstehenden Denkwelt, sondern er lernt, wie man Haare schneidet. Und jetzt erstmal einen Herrn mit kurzen Haaren. Ich kannte mal einen, der hat ein Bekleidungsgeschäft gehabt. Der hat den jüngsten Lehrling immer zuerst mal in den Keller geschickt und hat gesagt, da unten ist ein Regal, das hängt voller leerer Kleiderbügel, da bringst mir bitte den dritten von links. Naja, und dann ist der runtergegangen, hat da 50 gleiche Kleiderbügel hängen sehen, hat gedacht, dritter von links, ist doch scheißegal, sehen ja eh alle gleich aus, und hat irgendeinen gebracht. Und dann hat der Typ gesagt, der Meister oder Geschäftsinhaber, du, ich hab dir eigentlich gesagt, du sollst den dritten von links bringen. Die sehen doch alle gleich aus. Ja, sagt er, siehste, das ist der Unterschied, die tun das nicht. Ich habe einen markiert. Und wenn ich sage, der dritte von links, dann meine ich das auch. So, und diese Form von Lernen, das ist das, was die Griechen die Dache nennen. Der Wissende gibt eine Anweisung, die ist praktisch umsetzbar und der Lernende macht's nach und merkt dann, ah, das funktioniert ja, wie der das sagt. Und das geht dann Schritt für Schritt. Ja, also werden keine großen Gedankengebäude gelernt, sondern hier wird Schritt für Schritt einfach in der Praxis was gemacht und dann umgesetzt und festgestellt, ob es tut oder nicht. Und in der akademischen Welt, da ist das weitgehend anders. Da kommt das sogenannte Dogma. Und das Dogma, das ist eine große gedankliche Welt mit Theorie und was weiß ich. Und da wird dann eine große gedankliche Welt erstmal auswendig gelernt. Ob das wirklich so verstanden wird, ist noch die andere Sache. Aber zumindest mal wird sie auswendig gelernt und entweder verstanden oder einfach geglaubt. Und da ist jetzt der große Wurm. Diejenigen, die das verstanden haben, ja, die müssen es nicht glauben. Die können dann aufgrund ihrer gedanklichen Fähigkeiten sich einzelne Dinge aus dem Gesamtsystem daherleiten. Das sind dann diejenigen, die gelernt haben, selbst zu denken. Das sind die Klardenker. Und die anderen, das sind die Gläubigen. Das sind quasi religiöse Leute. Und das ist genau das Problem, was wir hier immer gesehen haben. Wir haben gesehen, das sind Leute, das sind Dogmatiker, die haben Dogma gelernt, die haben das aber nicht richtig verstanden. Damit sie die Prüfung verstehen, haben sie es aber trotzdem auswendig gelernt, haben dann quasi das geglaubt und ihren Glauben dem Prüfer, dem Professor, dargelegt. Der war zufrieden damit, hat es abgehakt und gut war's. Und dann haben sie die Prüfung verstanden. Vielleicht nicht mit einer 1, aber vielleicht mit einer 2 oder 3. Und fürs Endergebnis reicht das ja oft. Und so kommen dann viele Gläubige in hochdotierte Positionen, in akademische Positionen. Die sind gar nicht so schlau. Die hatten einfach nur das Glück, dass ihre gläubige Haltung, ihre demütige Haltung vor den Professoren und vor dem Dogma ausgereicht hat für ein mittelmäßiges bis halbwegs gutes Examen. Und dann können die Karriere machen. Schlau sind die aber nicht. Und sie sind auch keine Selbstdenker oder Klardenker, sondern sie haben das gelernt. Und das ist so, weil sie haben es ja auswendig gelernt. Und wenn jetzt irgendwas kommt und diesem auswendig gelernten Dogma widerspricht, dann sagen die, nee, das kann ja gar nicht sein, sonst hätte ich ja selber was Falsches gelernt auf der Uni und hätte jetzt praktiziert quasi schon seit Jahren oder Jahrzehnten völlig falsche Dinge am Arbeitsplatz oder in meiner Karriere oder in meiner sonstigen Laufbahn. Und dann ist natürlich, oder dann wäre natürlich ein Gesichtsverlust da dran. Ihr merkt's, wie das geht? Also ich habe mal eine Prüfung erlebt, da habe ich ja als Prüfling da drin gesessen und habe Antwort und Rede stehen müssen für ein Fach aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Und da hat der Professor mir Fragen gestellt und die habe ich alle klar beantwortet. Und da sagt er, jetzt bin ich zufrieden, es war ungefähr die Hälfte dieser Zeit rum. Und er sagt aber, jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, die können Sie noch nicht wissen, weil das ist noch weit in der Zukunft von dem, was Sie noch zu lernen haben werden. Aber ich möchte mal sehen, wie Sie da spekulieren. Und ich sage, um Himmels Willen, was machen Sie da? Er sagt, na jetzt behandeln Sie mir keine Angst, ganz einfach entspannen, zuhören. Und dann hat er mir Fragen gestellt. Und die haben mich eingeladen zum Nachdenken über dieses Wissensgebiet, dieses Forschungsgebiet, über das wir da uns vorher schon unterhalten hatten. Und dann konnte ich von dem, was ich wusste, weiterdenken und spekulieren. Und der wollte einfach nur mal gucken, kann der das? Und wenn ja, wie sinnvoll sind dann die Ergebnisse? Kommt der in die Nähe dessen, was wirklich ist? Und der war hinterher voll begeistert. Hat gesagt, sehen Sie, jetzt habe ich gesehen, dass Sie das nicht nur auswendig gelernt haben, sondern wirklich begriffen haben. Und da selbstständig weiterforschen könnten, wenn Sie denn das wollten. Ja, das habe ich dann später auch gemacht. Und der wollte genau wissen, bin ich ein Gläubiger, Naturwissenschaftler, oder bin ich ein denkender Naturwissenschaftler? So, jetzt gehen wir mal wieder zurück von der Einzelperson und betrachten die gesamte Menschheit als Ganzes. Was sagt uns Gott da? Er gibt uns einen ganz einfachen Rat. Er sagt, wer meine Worte hört und tut sie, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf ein felsiges Fundament stellt oder auf Felsen baut. Naja, und dann kommt im Nachsatz dann noch, und wer das anders macht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut, und wenn dann eine Überschwemmung kommt, fällt das Haus zusammen. Und diese Überschwemmungen, die haben wir ja gesehen, das können zum Teil reißende Fluten sein, die irgendwo einen Berg runterkommen, und wenn da ein Haus nicht wirklich auf festem Grund steht, dann fällt es halt um. Also das ist ein praktisches Beispiel aus dem Leben gegriffen. Aber was sagt Gott da, wenn er uns rät, auf ihn zu hören und das so zu tun? Erstmal sagt er, die Dache. Ich sage euch, wie es geht und ihr macht das nach und dann könnt ihr feststellen, ob das sinnvoll ist. Insofern ist Gott immer überprüfbar. Der gibt uns keine Anweisungen, die nachher geglaubt werden müssen, wie bei der akademischen Welt. Und deswegen entstehen da auch keine Götter in Weiß. Das ist also kein religiöses System, sondern das einfach tun und gucken, ob es stimmt. So. Und was setzt das aber voraus? Ja, das setzt voraus, dass er der Wissende ist. Ja, das ist ziemlich einfach, Gott weiß alles. Und der hat es auch nicht nötig, uns jetzt große Lehren da erzählen, so mit dem Dudu-Finger und du musst das machen, sonst kommst du in die Hölle. Nee, der droht ja nicht, der sagt ja gar nicht, wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann, ja, sondern er sagt, wer tut, was ich sage, gleicht einem klugen Mann, der das richtig macht und sein Haus auf ein festes Fundament baut, nämlich auf mein Wissen. Ich habe ja das alles schon verstanden und ich habe es ja schon durchdacht und ich habe viel mehr Wissen als ihr. Warum? Erstens mal, er lebt ja ewig. Er hat die ganze Welt gemacht. Der weiß also, wie es tut und wie es funktioniert und wie es geht und wie die Dinge zusammenhängen. Und wenn ich auf seine Ratschläge höre, ja, dann weiß ich das halt auch. Qua Übernahme fremden Wissens. Ja, ich kann es ja selber nicht rausfinden. Ich habe nicht ewig gelebt. Ich bin auch nicht der Schöpfer. Ich habe es nicht erfunden. Ja? Ricola, wer hat's gemacht? Nein, bin ich eben nicht. Habe auch kein Blaulicht am Kopf. Und deswegen ist es immer vernünftig, hinzugucken oder hinzuhören, wenn jemand kommt, der weiß, wie es geht. Ich habe als kleiner Junge immer neben den Handwerkern gestanden, wenn die bei uns in der Bude irgendwas gemacht haben und wollte natürlich wissen, warum drehst du das so um und nicht andersrum und warum machst du das in der Reihenfolge und nicht so. Ginge doch einfacher so und dann hat er mir da erklärt, warum das eben nicht einfacher ist, eben weil es nicht zum Ziel führt. Und zum Zeitpunkt meines Abiturs konnte ich Gasrohre verlegen und Wasserrohre verlegen und elektrische Leitungen verlegen und Strom anschließen und Gas und so weiter. Das wusste ich alles. Vom Hingucken und Mitmachen. Und so entsteht Klugheit. Ja, man hört zu und prüft's nach durch Selbstmachen und dann sieht man, ob's tut oder nicht. Und diese vergeistigten Akademiker, die haben oft dieses, ja, man sagt ja auch manchmal, die hätten zwei linke Hände, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie sich auch einfach nur zu fein, irgendwelche Nägel in die Wand zu kloppen. Aber es ist tatsächlich so, der Praktiker geht hin und macht's und sieht, ob's funktioniert. Und der Akademiker vergisst das oft. Und dann muss er Sachen glauben, die hat er nie durchdacht, die hat er nie begriffen. Schon allein dieses Wort begreifen setzt ja eine Haptik voraus. Deswegen ist ja auch die Handy-Generation so doof dran, weil die ja nie eine Haptik lernt, sondern immer nur wisch, wisch und irgendwelche Sachen da auf dem Handy auf so einer Scheibe da rumrutschen. Die lernen vieles nicht. Aber das nur am Rande. So, der kluge Mann tut also, was Gott sagt, schließt sich also quasi da mit dem höheren Wissen an und handelt so wie der Allwissende. Ja, das ist ja der Vorteil. Ja, und das war die Überlegenheit von dem Garagentor-Reparaturmensch. Ja, der hat einfach gesehen, da stimmt doch was nicht. Und hat in seinem praktischen Denken dann gesagt, na ja gut, machen wir mal einen Fernseher aus, was passiert denn dann? Ja, da kriege ich nicht abends die ganzen furchtbaren Zahlen von der Johns Hopkins Universität. Ja, die ist ja gar nicht in Deutschland. Ich frage mich, warum diese Leute vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk da immer Johns Hopkins und bla. Ja, geht uns doch nichts an. Und auch dieser Kasper da von Harvard, der ist gar nicht von Harvard. Das ist die Chan School of Harvard. Da hat ein chinesischer Millionär oder Milliardär oder was weiß ich auch immer, wie viel Geld er hat, der hat eine große Summe nach Harvard gebracht und hat gesagt, Leute, ich gebe euch hier eine große Spende, wenn ich dann aber meine Schule mit eurem Namen verzieren darf. Die nenne ich dann Chan School of Harvard. Und dann haben die gesagt, okay, das Geld kommt her und den Namen kannst du nutzen. Und diese Chan School of Harvard, die ist gar nicht auf dem Campus von Harvard. Das ist eine eigene Schule, da lernen die irgendwie so Nahrungsergänzungsmittel und wie man Fieberthermometer schüttelt und ach und was. Ja, also das hat mit Harvard eigentlich nichts zu tun. Und dort kannst du gegen den Obolus auch einen Professor machen. Ja, also das ist ein Geschäftsmodell. Und naja gut, ihr wisst, was ich meine. Und da kommt nämlich noch die größere, die dritte Komponente dazu, mehr Schein als Sein. Ja, also der eine ist der Praktiker, der ist der Didache-Mensch, der geht hin und schließt sich dem Wissen seines Meisters an, macht's einfach genauso und kommt dann auch zu guten Ergebnissen. Er hat verstanden, warum das so ist. Er hat es begriffen. Er hat es mit den Händen gemacht und mit den Augen gesehen und mit den Ohren gehört und mit dem Kopf da oben durchdacht. Da stimmen alle Komponenten überein. Ja, und jetzt kann er auch auf den Kunden eingehen. Jetzt kommt das empathische Gehirn. Ja, der Kunde hält es gerne lieber so und dann geht man drauf ein. Man weiß, der Kunde, der unterhält sich gern, der andere schweigt lieber und dann wird ein Friseur draus. Wisst ihr, der Friseur ist nämlich nicht nur einer, der die Haare schneidet. Das kann auch ein Apparat, ne? Und dann haben wir gesehen, der andere, der glaubt vielleicht mehr, als er weiß. Er hat es nicht wirklich verstanden, er hat es nicht wirklich begriffen, er hat es auswendig gelernt. Und weil andere ihm das vorgedacht haben, meint er, das ist auch richtig so. Ja gut, er schließt sich auch fremdem Wissen an, aber ohne das selbst begriffen zu haben. Das macht den Unterschied zu dem, der den Friseurberuf gelernt hat. Und dann gibt's die, die können noch nicht mal das auswendig lernen. Die gehen dann auf irgendeine billige Schule, kaufen sich dort ein, machen da irgendwie irgendwas rum. Und hinterher kriegen sie dann einen Doktor oder einen Professor oder sonst was nachgeschmissen, weil irgendeiner Geld für sie zahlt. Und dann haben sie einen Prof-Punkt oder einen Drr-Punkt am Klingelschild stehen, käsen sich, wie wer weiß was, und sind im Grunde genommen hohl. Und das sind diejenigen, die, denen es aber auch darauf ankommt, zu steigen. Die wollen Karriere machen. Und deswegen kommt dann dieser Eindruck, der ist so hohl, dass er selbst noch im Fallwind steigt. Ja, dieses Peterle-Prinzip. Und deswegen war dieses Virus da nicht ein Intelligenztest, sondern ein Charaktertest. Ja, weil ihr merkt jetzt, wie das eine mit dem anderen verbunden ist. Ne? Der Didache-Mensch, der muss auch Charakter entwickeln, sonst kann er mit den Kunden ja nicht. Während der Professor, der da oben vor den Studenten steht, der hat ja kaum Tuchfühlung mit denen. Der kann da eine Show abziehen und eine Nummer abgeben, die er eigentlich zu Hause gar nicht ist. Ja, und dann einer, der auch noch zum Schein so ein Professor ist und dann irgendwo in abgehobenen elitären Ministerien oder sonst wo sitzt, in den Schaltstuben der Macht, aber gar nichts selber entscheidet, ja, weil er viel zu blöd dafür ist, aber wenigstens so tun kann, als ob. Na, der weiß gar nichts und hat nur noch einen Schein. Kein Sein, nur noch Schein. Jetzt habt ihr diese Dreistufigkeit dieses Klüngels da gesehen und jetzt wisst ihr auch, warum bei den sogenannten Querdenkern, das sind eigentlich Klardenker und Selbstdenker, die Handwerker und die einfachen Leute, die sogenannten, in Anführungszeichen, einfachen Leute, so stark vertreten sind. Ja, das sind die Didache-Leute. Und die machen eines klug. Sie sagen, ich weiß ja auch nicht alles, ne? Aber ich mach so, wie der andere es macht, der Erfolg hat damit. Wenn es funktioniert, mache ich das genauso. Und das sind dann die Asse im Gärtnern, und die Asse im Handwerkern und im was weiß ich, ja, die können's. Und das ist genau das, was Gott ja den Menschen auch sagt. Hört auf mich, ich weiß alles. Wenn ihr das so macht, wie ich es euch empfehle, dann kann es zumindest mal nicht falsch laufen. Ja. Und da ist kein Hexenwerk dahinter. Sondern es ist einfach klar, wenn einer das schon mal gemacht hat und vor allem alles weiß, schließe ich mich von dem an. Und dann muss ich nichts glauben, weil ich kann ja das Schritt für Schritt mal nachmachen und gucken, ob es stimmt. Und wer die Bibel aufmerksam liest, der stellt fest, das ist genau so. Die Dache. Der Chef sagt und der Lehrling macht. Übrigens das, was Jünger heißt im Urtext das, und im Deutschen mit Jünger übersetzt, das heißt nichts anderes als Lehrling. Ja, das sind die Lehrlinge. Und der andere ist der Meister. Ja, und das Wort Rabbi ist auch nichts anderes als das hebräische Meister. Und wir Menschen sind nun mal einfach sterblich, endlich. Wir haben ein sehr kurzes Leben. Während all diese Wesenheiten aus der Welt, die transzendent ist, aus diesen höherdimensionalen Welten oder Dimensionen, die leben ewig. Ja, also zum Beispiel so ein Engel, der seit der Schöpfung, ja, da lebt er. Der ist also viele, viele, viele tausend Jahre alt. Und der hat alles gesehen. Die ganze Entwicklung. Ja. Und auch wenn er vielleicht von Anfang an nicht allwissend war, er hat eine ganze Menge gesehen und hat eine Erinnerung, die nicht dement wird oder zerstört wird. Das heißt, er weiß einfach alles, was er gesehen hat und erlebt hat. Und deswegen ist er viel intelligenter als jede KI. Wenn wir mal davon ausgehen, die begabtesten Leute unter den Menschen, die haben vielleicht einen IQ von 200. Nehmen wir mal an, ich kannte mal einen, der kam da nah dran. Aber mehr geht gar nicht, weil dann wird ein Mensch einsam. Einfach, weil er auf Augenhöhe keinen anderen mehr findet. Und das sind dann Leute, die verzweifeln an der Einsamkeit. Für einen Menschen ist es also fast ungesund, einen IQ zu haben, der zu hoch ist. Aber ich sag jetzt mal einfach Hausnummer 200, ist so die Grenze, die bei uns Menschen da so ist. 100 ist der Durchschnitt, oder sollte er sein, ist in Deutschland inzwischen kleiner geworden. Und naja, und so ein IQ von 60, das ist schon der belgische Schäferhund. Nur um das mal einzuordnen, das ist keine lineare Sache. Keine lineare Sache. Wenn man jetzt da mal so ein Engelwesen dagegen hält, und dann hat der ein IQ in den fünfstelligen, ja, sagen wir mal 20.000, ja, 200 und 20.000, das ist 100-fache. Wenn ich da jetzt Gott dagegen stelle, da kann ich es gar nicht mehr beziffern, weil dessen IQ ist unendlich. Er ist das einzige Lebewesen, das sich selbst versteht. Und da gibt es in der Informatik eine Erkenntnis, und die sagt, jedes Wesen oder jedes System mit nur einer endlichen Intelligenz kann sich selbst nicht verstehen, kann sich selbst nicht bis zum letzten Ende analysieren. Nur ein unendlich intelligentes System kann das. Ja, und in Gott haben wir das einzige unendlich intelligente Wesen und der kann sich selbst durchschauen bis zum Grund. Und er kann natürlich uns alle auch durchschauen bis zum Grund. Mir hat mal jemand so schnodderig gesagt, ich habe mal im jüngsten Gericht überhaupt kein Problem mit Gott, ich kann dem alles erklären. Da sage ich, ja klar, der kaut jetzt schon gespannt auf seinen Nägeln, sitzt schon auf der vordersten Kante von seinem Thron und wartet, bis du kommst, damit du ihm erklärst. So was ist was Blödes, naja, gut, okay, muss man nicht reingehen. Aber das sind schon lustige Sachen. Übrigens, das war jemand, der selbst Bibel gelehrt hat. Ich weiß nicht, was der da gelehrt hat. Nun, all diese intelligenten Wesen, ob irdisch oder himmlisch, ob dreidimensional oder zwölfdimensional, spielt gar keine Rolle. Die schauen natürlich, wenn sie klug sind, auf einen, der es besser kann. Und das heißt, dass diejenigen, die das mit Gott halten, die Engel schauen auf Gott. Und der macht das genauso wie bei uns Menschen. Er sagt, wenn ihr hört auf das, was ich sage, dann seid ihr klug und baut auf festes Fundament. Das ist keine Drohung, sondern einfach nur eine klare Ansage. Ja, tut's, wie ich sage, dann gelingt's. Und das kann man rausfinden. Und das haben diese Engel auch gemacht. Und dann kam ein anderer, der Satan, der hat gesagt, nee. Schaut mal, der Mensch, der ebenbildlich zu Gott geschaffen ist, den konnten wir korrumpieren. Also Gott hat die Korrumpierbarkeit in sich selbst eingebaut. Und deswegen ist es besser, ihr hört auf mich. Weil in mir ist dieser Fehler nicht drin. Und dann haben doch eine ganze Reihe gesagt, okay, da ist was dran. Und die sind gekippt und haben es dann mit Satan gehalten. Und die gehen aus von dem Paradigma, Gott ist korrupt, weil der Mensch korrupt wurde. Und er ist das Ebenbild Gottes. Und deswegen machen die einen falschen Rückschluss und sagen, wenn das Ebenbild korrupt ist, dann muss dies das Urbild auch sein. Und das stimmt nicht. Das ist eine unzulässige Kausalumkehr, nennt man das. Und ein ganz einfaches Beispiel für diese Kausalumkehr und deren Unzulässigkeit ist, ich kann zwar sagen, wenn ich einen Eimer Wasser auf den Boden stelle und jemand fällt drüber und schmeißt den Eimer um, ist der Boden nass. Aber umgekehrt kann ich das nicht. Ich kann nicht sagen, wenn der Boden nass ist und es liegt ein leerer Eimer da, dann ist da jemand über einen vollen Eimer gestolpert, hat den umgeschmissen. Kann auch genau umgekehrt sein. Kann geregnet haben und jemand hat versucht, das Wasser wegzukriegen, hat gemerkt, mit dem Eimer schöpfen geht nicht, dazu ist es noch zu flach, ich brauche noch andere Hilfsmittel, ist hole gegangen und ist weggegangen, um die zu holen. Jetzt liegt da ein Eimer auf dem Boden, aber das Wasser kommt nicht aus dem Eimer, sondern woanders her. Also das wäre eine unzulässige Kausalumkehr. Also man kann das nicht machen. Man kann nicht einfach sagen, wenn aus A B folgt, dann folgt aus B auch A. Das heißt, Satan hat seine Denkweise schon auf einem nicht zulässigen Schluss aufgebaut. Kausalumkehr hat er versaut einfach. Aber das geschah ja nicht aus Dummheit, sondern der hatte ja eine fiese Absicht. Da war eine Agenda dahinter. Naja, und jetzt können die natürlich nicht mehr zurück. Aber die sind sehr, sehr viel intelligenter als wir. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Und es ist immer die Frage, wem ich jetzt folge. Folge ich dem richtigen Gott oder dem falschen Gott, nämlich diesem Satan? Und das ist das, was wir jetzt da sehen. Ja, jetzt will ich abschließend noch dorthin kommen. Es wurde mal wieder nicht kurz. Ja. Abschließend möchte ich noch hinkommen, wo ich hin wollte. Wahrheit. Ja, Wahrheit ist, wenn einer wirklich alles weiß und er macht keine unzulässigen Kausalschlüsse, dann kommt er auch zu den richtigen Ergebnissen. Aber dass ein anderer jetzt da guckt und sagt, okay, jetzt muss der ja erstmal das, was er da hört und sieht, nachmachen, um festzustellen, ob das stimmt. Und das ist ja ein Vorgang, der kostet Zeit und deswegen ist das immer ein Prozess. Und die Wahrheit herausfinden ist also immer ein Prozess. Genauso wie Wachstum ein Prozess ist. Ja, also diese Progenese, ja, Samen im Boden, Pflänzchen wächst, dann ernte ich oder eine Eizelle wird befruchtet und dann kommt ein Kind raus und das kann man dann großziehen. Das ist die Progenese, die stellvertretende Genese, die stellvertretende Schöpfung, die der Schöpfer in uns gelegt hat und in die ganze Natur gelegt hat, sind Prozesse. Ja, und deswegen sehen wir auch, wie dieser Schöpfer nicht auf Ereignisse abzielt, sondern auf Prozesse. Und deshalb ist die Wahrheit eine Naturgewalt, die aber nur im Prozess erlebt und erkannt werden kann. Das heißt, die Wahrheit kann man nicht einfach so schnapp, bumm und jetzt ist sie da, sondern das dauert manchmal Zeit. Ja, und deswegen ist auch diese Zeit jetzt so ein bisschen ausgestreckt gelaufen mit diesem Virus, mit diesem Wahrheitsvirus, wie das auch mal ab und zu genannt wird. Ja gut, in dem Virus selbst ist die Wahrheit nicht, aber in dem Prozess der Erkenntnis ist dann die Wahrheit schon. Die setzt sich nämlich da durch. Und warum? Ja nun, weil der Schöpfer selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Und wer mir zuhört und das tut, was ich sage, die Dache, der erkennt die Wahrheit. Und am Ende werden das immer mehr. Ja, die merken am Ende, oh, so ist es schief gelaufen, müssen wir richtig machen. Wir müssen da und dort nachkorrigieren, um das richtig hinzukriegen. Und dann werden das immer mehr. Und in diesem Prozess sind wir jetzt drin. Die Menschen merken, dieses Land kommt nicht voran. Die Probleme werden eigentlich immer nur größer und nicht kleiner, obwohl diese Hampelmännchen da ja immer nur vorgeben, dass sie irgendwelche Probleme lösen wollen und deswegen immer nur noch mehr Geld brauchen. Aber Leute, denkt mal nach. Die Probleme, die die lösen wollen, haben sie selber geschaffen. Da kommt jetzt dieses im März in der Bauer, dieses Black-Röckchen oder Schwarz-Röckchen und meint, er könnte die Probleme lösen. Nee. Seine Partei hat die geschaffen. Wer hat denn die Grenzen geöffnet? Wer hat denn die Kernkraftwerke abgestellt? Das waren die, die jetzt vortäuschen, sie würden die Probleme lösen, die sie selber gemacht haben. Na, die lösen gar nichts. Die lösen nur unser Geld aus unseren Taschen, stopfen sie sich selber rein und das wird aber unser Problem nicht lösen. Naja, und derjenige, der mit der Didache arbeitet und learning by doing, der hat auch verstanden, dass wenn Wählen etwas bewirken könnte, ja, dann wäre es schon längst verboten. Ja, alle diejenigen, die in die richtige Richtung gedacht haben, die gesagt haben, nee, die Spritze hilft nicht oder Masken helfen nicht oder Social Distancing hilft nicht oder Lockdowns sind kontraproduktiv. Ja, die wurden doch alle verteufelt. Und alles, was der Gesundheit geholfen hätte, besser zu werden, stärker zu werden, das Immunsystem unterstützt hätte, das war ja verboten. Verboten! Wer hat das gesagt? Ja, nicht Ricola. Aber diejenigen, die immer verboten schreien, das sind genau dieselben. Immer. Und wenn das Denken verboten ist, na gut, dann wissen wir, wer wo steht. Das sind dann auch immer die, die Krieg wollen. Das waren sie und sind sie. Und wenn so jemand sagt, ihr müsst wählen gehen, dann könnt ihr sicher sein, dass das Wählen nichts bewirkt. Wenn die Leute zur Wahl gehen und mehrheitlich noch wählen, dann sagen die Besatzungsmächte, alles in Butter. Erst wenn 60-70% gar nicht mehr zur Wahl gehen, dann wissen die, oh oh, den Frieden können wir so nicht mehr erhalten. Und dann ist auch unsere Steuerbasis weg. Ja, das war ganz praktisch im Römischen Reich, die haben genauso gedacht. Als die Juden gesagt haben, nee, wir wollen unsere Toten beerdigen, die bleiben nicht am Kreuz hängen, bis sie in Bröckchen runterfallen. Die haben gesagt, wir gehen in Generalstreik und in Generalhungerstreik und ihr könnt uns alle umbringen, aber dann habt ihr nichts mehr von eurer Provinz Judäa. Und dann haben die Römer praktisch gedacht und haben gesagt, okay, naja gut, dann machen wir da mal eine Ausnahme und die können ihre Toten beerdigen, sei es drum, aber wir haben wenigstens Ruhe im Land und kriegen unsere Steuern. So denken Besatzer. Okay, jetzt habe ich euch wieder furchtbar viel erzählt. Sollte ja kurz werden, aber es wurde nicht. Tut mir leid. Alles Gute, noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.